Raum die Welt von einer Kuh. Jeden Tag ein Fassel möchte ich immer noch dazu. Wir feuern mal die Graxelmann, da ist die Sängerin flitzt. Hab ihre besten Kuh, die Speier niederspritzt. Ja, da legst du nieder und stehst immer auf. Ja, da legst du nieder, da jodelt die und drauf. No. Nobody in Germany hears music like that. No one. Maybe some old people. But no normal people hear this stuff. No one. Hey. No one. Steht ein Hofbrauhaus, holla, holla, holla. Die Leute herum, wohl um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, am Ende weiß keiner nix. Da ist der allererste Mann, dem anderen. Der eine gönnt dem anderen nichts. Don't leave to me. This is Radio Gaga. Gaga. Gaga. Gaga. Gaga. Gaga. Together. Only together, we are strong. Come on, let's play together. zu verlassen, stimmen die Angebote. Thank you. Thank you. Thank you.